want more than you as a child know what you want. Dein natürlicher Vater weiß mehr, weiß, was du brauchst, mehr als dein natürlicher Vater. You know, when children, it's like my baby here, Jezreel. Wie unser Baby hier, Jezreel. You know, sometimes we take knife to want to use to play. Manchmal will er mit einem Messer vielleicht spielen. And he won't even want to be crying to have it. Und weint, dieses Messer zu haben. You see, to have that knife or to have whatever is so dangerous. Und das zu haben, was so gefährlich ist. But the father and the mother, they know that this very thing is dangerous. Aber Vater und Mutter wissen, dass dieses Ding gefährlich ist. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 9. It says, "Of what man is there of you whom, if his son has bread, will he give him a stone?" You know, if your son asks you for a bread, and then, will you give him a stone? Sohn dich um Brot fragt, wirst du ihm einen Stein geben? You know, a son can be asking you for a bread. Dein Sohn kann schon Brot fragen. But is that bread really bread? Aber ist dieses Brot wirklich Brot? What you are going to give him? Was du ihm geben wirst? You know, it may be, children can be seeing whatever it is there as something good. Kinder sehen nicht, dass das, was sie da wollen, bösartig ist. You know, that very thing might be so good. Die Sache sieht vielleicht gut aus. You know, it's like marriage. Wie die Ehe zum Beispiel. You know, God always wants to protect us. Gott möchte uns beschützen. Praise the Lord. Hallelujah. He doesn't want problem to correct us. Er möchte nicht das Problem uns verbessern. He always wants his word to correct us. Er möchte, dass unser, dass sein Wort But uns so many verbessert. Times we don't because, you know, because of the flesh. Aber in dem Fleisch. The Bible said the spirit is strong, but the flesh is weak. Der Geist ist stark, aber das Fleisch ist schwach. You know, because of the flesh. Wegen dem Fleisch. We just give up. Geben wir auf. And we give in. Und wir lassen zu, dass der Teufel sein Werk vorrichtet. Because Satan has his own plan. Weil der Teufel hat seine eigenen his Pläne. His plan to steal, to kill, und Pläne and zu stehlen, to destroy zu God's children. Zerstören. Praise the Lord. Halleluja. He said, put on the whole armor of God. Wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes tragen. So that you can fight against the lies of Satan. Damit wir gegen die Lügen des Teufels Satan have a lot of lies. Der Teufel hat viele Lügen. He'll come through people. Er kommt durch Menschen. He'll come through things. Er kommt durch Dinge. He'll come through, you know, they'll come and deceive you. Sie kommen und wollen dich betrügen. You better be careful. Sei lieber vorsichtig. God does not want all these problems to be your correction. Der Teufel will nicht, dass du aus Problemen lernst. He always wants to correct us. Er will uns mit seinem eigenen Wort schon lernen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 10. Or if he has a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good gifts, good things to them that ask him. He knows what is good for you. Er weiß, was gut ist für dich. Don't force him to give you things. Zwing ihn nicht, die Sachen zu geben. You know, if you are asking God for something, wenn du Gott um etwas bittest, and if you see that it's not coming, und du siehst, dass es nicht kommt, don't push it to come. Erzwing es nicht. Don't force it to come. Erzwing es nicht. Don't use your world system to take it. You know, don't go through the world system. Geh nicht durch das Weltsystem. You know, once you force God, you can't even leave it. Gott zwingt, es kann sogar auf einmal passieren. You know, like Psalm 78. Psalm 78. He said he gave them their desire. Er gab ihnen ihren Wunsch. That because that was what they desired. Weil es war das, was sie sich that gewünscht was haben. Not the desire of the es war nicht Lord das, was der Herr sich gewünscht hat für he sie. Gave them their desire. Er gab ihnen ihren Wunsch. And that desire destroyed und dieser Wunsch hat sie zerstört. Praise the Lord. Halleluja. If men that are so evil, wir Menschen, die so if we know how to give good things to our children, wir wissen, wie wir unseren Kindern gute Gaben geben, what about our father? Was ist dann mit unserem Vater, himmlischen Vater? You know, if you are believing him, wenn du ihm glaubst, if you are trusting him, wenn du ihm vertraust, keep on believing him. Glaube ihm weiterhin. Keep on trusting vertraue ihm him. Weiterhin. Don't give up. Gebe nicht auf. Don't give up. Gebe nicht auf. And if that whatsoever is not coming, don't bother yourself about kommt, it. Dann mach dir keine don't allow it to become a problem lass nicht to zu, you. Dass ein Problem für dich wird. Es gibt einen Grund. And later you see the reason. Später wirst du den Grund erkennen. You know when he told me to start the ministry. Als er mir gesagt hat, dass ich mit der Gemeinde anfangen soll. I didn't know if I want to start it. Wollte ich damit noch nicht anfangen. Because I thought there are many churches. Weil ich dachte, es gibt viele Gemeinden. I said, then why should I start? Wie soll ich damit anfangen? Because what? How is mine going to make difference? Wie wird meine einen Unterschied machen? You know, when I now find out, you know, the more what he's revealing to me is so different, the more I believe he wants me to be preaching. Umso mehr das, was ich predige, anders ist, umso mehr will ich predigen. Praise the Lord. Halleluja. The more, you know, what he revealed and was people revealed to me. Weiterhin they are so different. Es ist anders. I listen to some people sometimes. Ich höre mir manchmal andere Predigten. And before this time I was always listening to people, to pastors. Und vorher habe ich sehr oft mir Leute angehört, Pastoren angehört. I don't preach what they preach. Aber ich predige nicht das, was it's sie so predigen. Different. Es ist anders. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The question is, what do you have in your soul? Die Frage ist, was hast du in deiner Seele? What do you have in your soul? Was hast du in deiner Seele? What do you have in your mind? Was hast du in deinen Gedanken? What do you allow to be? What do you allow to be there? Was lässt du zu, was da drin ist? You see, what do you allow to be there? Allow was Jesus to be in your mind. Was lässt du, Jesus in deinen Gedanken? In Isaiah 26, verse 3. Isaiah 26, 3. Two, you will help us to read Isaiah 26, verse 3. Isaiah 26, 3. Are we there, please? Isaiah 26, verse 3. He said, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. You know, peace does not come through prayer. Frieden kommt nicht durch Gebet. It comes through the knowledge of God. Es geht um das, um die Weisheit the Gottes. Knowledge of the word of God. Die Weisheit von Gottes Wort. Praise the Lord. Halleluja. You know, if people are fighting you, wenn Leute dich bekämpfen, and you know, you believe God is for you, und du glaubst, dass Gott für you dich ist, have peace du in the Frieden midst of fighting. Forget it. Praise the Lord. Halleluja. If whoever is fighting you, if whoever is hates you, or he is against you, in the midst of fighting, if you believe God is for you, glaubst, you will rejoice. Ist, you will have peace freuen, in, that, in the middle of that fight. Amen. Praise the Lord. Halleluja. That will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Because he trusted in thee. Who do you trust? Auf wen vertraust du? Do you trust the Lord? Vertraust du dem Herrn? Or do you trust your husband? Oder vertraust du dem Ehemann? Or do you trust your wife? Vertraust du deiner Ehefrau? Is your wife, is your trust on your husband? Or your wife, or your children? Or things? Or on the Lord? Ist dein Vertrauen auf Dinge oder auf dem Herrn? He said, we are going to have perfect peace. Du wirst einen vollkommenen Frieden if haben. Your trust is wenn on dein the Vertrauen Lord. Auf dem Herrn liegt. Praise the Lord. Halleluja. You see, how to have peace is not by Frieden prayer. Haben, nicht durch Gebet. It is through the knowledge. Und durch die Weisheit. The knowledge of God die in Weisheit you. Gottes in dir. Like this very place also said in let me see. Amen. Amen. Let me see what it is. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Let's go to Galatians 6. Galater 6. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, Ephesians 6. Go to Ephesians 6. Ephesians 6. Amen. Ephesians 6. Verse 10. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his mind. Be strong in the Lord. Seid stark im Herrn. How to have peace is to be strong haben, in the Lord. Wir stark sind im Herrn. How to have joy is to be strong haben, in stark the sind Lord. Im Herrn. He said, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the lies of Satan. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. The lies of Satan is everywhere today. He speaks through husbands. Er spricht durch Ehemann, durch Ehefrauen. He speaks through wives. He speaks through children. He speaks through things to us. The lies of Satan is everywhere. Des Teufels sind überall. They don't want to go to hell alone. Sie wollen nicht allein in die Hölle gehen. Sie suchen nach jemanden, den sie mitziehen können. Praise the Lord. Halleluja. Verse 11 says, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the lies of the devil, the lies of Satan. Die Lügen des Teufels. The lies of Satan, they are everywhere today. For we wrestle not against flesh and blood. Praise the Lord. Hallelujah. We do not wrestle against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. But against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Praise the Lord. Hallelujah. Wherefore, verse 13, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand, stand therefore, having your loins girded about with truth, and having on the breastplate of righteousness, verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace, verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What do you have in your soul? Was hast du in deiner Seele? What do you have in your mind? Was hast du in deinen Gedanken? Praise the Lord. Hallelujah. He said the Lord will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him. Let us go to Ezekiel 18, verse 4. It said, behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Praise the Lord. Hallelujah. He said, the soul that sinneth shall die. Soll sterben. Or a new soul. Unerneute Gedanken. Is the soul that sinneth. Die Seele, die sündigt. A soul that is without Christ. Ohne Christus ist. It is the soul that sinneth. Die Seele, die sündigt. The soul that sinneth shall die. Die Seele, die sündigt, soll sterben. He wants our soul to live. Er will, dass unsere Seele praise lebt. Praise the Lord. Halleluja. He wants our soul to live. Er möchte, dass unsere Seele lebt. Or a new soul. Eine neue Seele. Or a new mind. Erneute Gedanken. We work against you. Wir werden gegen dich arbeiten. Allow salvation to come to your mind. Lass zu, dass die Errettung auch in deine Gedanken kommt. Praise the Lord. Halleluja. Look at verse Isaiah 55, verse 3. Jesaja 54, 3. He talks about our soul to live. Unsere Seele soll leben. He wants our soul to live. Er will, dass unsere Seele lebt. Praise the Lord. Halleluja. You know, your soul, the part of you that needs you to be renewed. Der Teil von dir, der Erneuerung braucht. Your soul is the part of you that needs you to be renewed. Die Seele ist der Teil, der Erneuerung braucht. He needs your cooperation. Er braucht eine Kooperation. So that he can be renewed. Damit es erneuert wird. So that he can be changed. Damit es verändert wird. And now become Christ. Und Christus wird. You know, depart your mind. In den Gedanken. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Isaiah 55. Jesaja 55. Vers 3. Jesaja 55, 3. Praise the Lord. Amen. Verse 3. Are we there, please? Sanze, can you help us to read verse 3? Night, O Lord, come to your team. Doch so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids und die zuverlässig sind. He said, decline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live. Praise the Lord. Halleluja. He wants our soul to live. Er möchte, dass unsere Seele lebt. In Ezekiel, we were there. He said, the soul that sinneth shall die. In Ezekiel steht, die Seele, die sündigt, soll sterben. The soul, well, the soul that sinneth is unrenewed soul. Ist erneuert und ist unerneuert. It's not about stealing, lying. It's about your soul that is not renewed. Es geht um deine Seele, die nicht erneuert ist. Once you are born again, it's your spirit that is saved. Wenn du wiedergeboren bist, ist dein Geist errettet. But your soul needs to be saved. Deine Seele muss errettet werden. A lot of us, we don't allow our soul to be saved. Jetzt, wir lassen nicht zu, dass unsere Seele errettet wird. That your spirit is saved, dein Geist errettet wird, your soul is saved. Heißt, dass deine Seele errettet ist. That your spirit is saved, that dein Geist does not errettet mean ist, your mind is saved. Heißt, dass deine Gedanken errettet sind. Praise the Lord. Halleluja. For your mind to be saved is another salvation. Ist eine andere Erlösung. The truth that is already in your spirit. Die Wahrheit, die schon in deinem Geist ist. Need to come to your mind. Mussten deine Gedanken kommen. Praise the Lord. Halleluja. He said, "For our soul to live and not to die." Damit unsere Seele lebt und nicht stirbt. The soul is full of desire. Die Seele ist voll von Wünschen. He's full of lust. Voll von Lust. He's full of hatred. Voll von Hass. He's full of bitterness. Voll von Bitterkeit. He's full of unforgiveness. Unvergebenheit. They are all coming from soul. You see, from all the soul. All das kommt aus unserer Seele. You know, if you are born again, wenn du wiedergeboren wirst, you know, there is still the old program in your soul. Da ist immer noch das alte Programm in deiner Seele. You know that you are born again. Dass du wiedergeboren bist. You see, it is your spirit that is changed. Dein Geist ist vollkommen verändert. But the old program Aber is still alte Programm, in your soul. Deine alte Mentalität ist immer noch this da. Old program Dieses alte Programm takes time braucht Zeit, to be changed. Damit es verändert wird. It is going to be changed. By the truth. Es wird durch die Wahrheit verändert. No lies can change it. Lügen können das nicht verändern. Because whatever have been there have been lies. Aber was da war, was früher dort war, war Lüge. You see, you are to now know the du musst truth. Die Wahrheit erkennen. And allow those truth to keep Zulass, dass diese Wahrheit dich frei macht und das, was da vorher steht, wegmacht. Christ wants our mind to be full of him. Christus will, dass unsere Gedanken voll von ihm sind. We know that Abraham's mind was not full of the old. Wir wissen, dass Abrahams Gedanken nicht voll waren vom It Alten. It was full of the new. Es war voll vom Neuen. What is your mind full Wovon of sind deine Gedanken today? Voll heute? What is your mind full Wovon of? Wovon sind deine Gedanken heute voll? In 1 Peter, let us go to 1 Peter 1:22. 1. Petrus 1, He 22. Said we are to purify our soul. Wir sollen unsere Seele reinigen mit der Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. 1 Peter. 1 Peter 1:22. 1. Petrus 1:22. It says, since you have purified your soul in obeying the truth. Are we there, please? Who is there? Okay. Tanya, can you help us to read it? Weil ihr eure Seele im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist ungeheuchelte Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. See, you have purified your soul. You know your soul need to be purified. Eure Seele muss gereinigt you werden. You know it to be clean. Sie muss sauber sein. Obeying the truth. Obeying the truth. Der Wahrheit gehorsam you sein. You hear the truth. Du hörst die Wahrheit. You believe the truth. Du glaubst die Wahrheit. And you obey the und du truth. Gehorchst der Wahrheit. That is how you clean your soul. So reinigst du deine Seele. You get it. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You hear the truth, you believe the truth, and you obey the truth. Praise the Lord. Hallelujah. You hear the truth. Du hörst die Wahrheit. You believe the truth. Du glaubst die Wahrheit. And you obey the truth. Du gehorchst der Wahrheit. That is how you purify so your soul. So reinigst du deine Seele. That is how your mind is clean. So sind deine Gedanken gereinigt. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Peter 2, verse 1. Petrus 2:11. Look at 1 Peter 2, verse 11. He said, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streitet. Es gibt Dinge, die deine Seele angreifen. Halleluja. Es gibt Dinge, die gegen deine Seele kämpfen. Wir müssen die Sachen hassen. Amen. Hate those things that fight against hast diese Sachen, die gegen deine Seele kämpfen. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Look at that same 1 Peter 2, verse 25. 1. Petrus 2, 25. He said, for you were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and the bishop of your souls. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu den Hirten und Hütern eurer Seelen. Es geht um das alte Leben und das neue Leben. You know, the old life was das alte Leben war voll, the old things. Voll von den alten Sachen. You see, full of fear, voll von Angst, full of worry, Sorgen, full of doubt, Zweifel, full of problems. Probleme. But the new life you are now. Das neue Leben, was allow your soul to be full of Christ. Deine Seele voll ist von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He is the bishop of our soul. Er ist der Hirte und Hüter unserer Seele. And we have to know that it is not what this world called the truth. Es ist nicht das, was diese Welt die Wahrheit nennt. And what religion called the truth. Und was Religion die Wahrheit nennt. What different churches called the truth. Was verschiedene Gemeinden die Wahrheit nennen. What denomination called the truth. Was Lehre Wahrheit. Even what pastors and preachers call was Pastoren, Prediger Wahrheit. Even what individual call the truth. Oder was einzelne Wahrheit. You know your opinion, my opinion. Deine Meinung, meine Meinung. You know you want to, you know people want to bring their opinion. Leute wollen ihre Meinung. What they believe is the truth. That is not what God called the truth. Aber es ist nicht das, was Gott Wahrheit nennt. In 2 Corinthians 10. 2. Korinther 10. Verse 18. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 2 Corinthians 2, verse 18. 2. Korinther 10, Vers 18. Oh, Daddy, thank you. Amen. 2 Corinthians 2. 2 Corinthians 10. He said, for not he that commended himself is approved, but whom the Lord commended. 2. Korinther 10, Vers 18, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, der den Herrn empfiehlt. It is not what you say. Das ist nicht das, was du sagst. It is what the Lord is saying. Was der Herr sagt. It is not what you think. Das ist nicht das, was du denkst. It is what the Lord is saying. Was der Herr sagt. It is not what you call the truth. Was du die Wahrheit nennst. It is what the Lord calls the truth. Was der Herr die Wahrheit nennt. It is like the key. Das ist wie der Schlüssel. You know, keys are keys. Schlüssel sind Schlüssel. You know, if you have 100 keys. Wenn du 100 Schlüssel hast. You know, keys are keys. And if the key cannot open the door, und wenn dieser Schlüssel die Tür nicht aufmachen kann, sind die Schlüssel sinnlos. Though they are keys. Obwohl es Schlüssel so sind. Also there are lot of truth everywhere. Genauso gibt es viel Wahrheit. What people may call truth, was Leute Wahrheit nennen. But what Jesus did not call aber das, was Jesus nicht Wahrheit you get it? Praise the Lord. You know, you might have 100 keys. Vielleicht hast du 100 Schlüssel. You know, to open just this very door here. Tür aufzumachen. And if they are all wrong, wenn die alle falsch sind, you cannot. It is as if you don't even have a key. Würde ich die Tür nicht öffnen. No keys are keys. Obwohl Schlüssel Schlüssel sind. So also there are a lot of truths genau, everywhere. Genau, es viele Wahrheiten. But what Jesus did not call the truth. Aber das, was Jesus nicht Wahrheit nennt. It is what he called truth. That is the only truth. Das, was er Wahrheit nennt, das ist die and not what churches or religion or denomination or even pastors call truth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Look at Matthew 16. Matthäus 16. Matthew 16. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 16. Thank you, Jesus. From verse 13. Matthäus 16 von Vers 13. You know, here is yeah, we love it so much. Let us go there. He said, when Jesus came to the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Verse 14. And they said, some say thou art John the Baptist. You know, different keys. Verschiedene Schlüssel. You know, different keys. Verschiedene Schlüssel. What people call the truth. Was Leute die Wahrheit nennen. Some say you are John the Baptist. Einige sagen, du bist Johannes der Täufer. That is their truth. Das ist ihre Wahrheit. And what they believe is their own was sie glauben, was ihre eigene Wahrheit ist. Praise the Lord. Halleluja. He says some Elijah and others Jeremiah. You know, they will call Jesus a good man. Sie nennen Jesus einen guten Menschen. You know, the Muslim today, they call him die Muslimen nennen ihn auch einen guten Menschen. A very good man. They will call him a prophet. Ja, Prophet. Said a prophet. But they never call him God. Und sie nennen nicht Gott. Because, you know, to believe that Jesus, Jesus is the true God. Der wahre Gott ist. It has to come through revelation. Es muss durch Offenbarung kommen. If not, you can never. You know, it's not just saying it. It's believing it. Es ist nicht nur sagen, sondern es ist glauben. You know, you can say things without believing it. Du kannst Sachen sagen, ohne sie zu glauben. If you are saying it, you have to know how. Musst du wissen, wie. How Jesus is God. Inwiefern ist Jesus Gott? Because people are going to ask you. Die Leute werden dich fragen. If you say Jesus is God. Wenn du sagst, Jesus ist Gott. Jesus is the Son of God. Jesus ist Sohn Gottes. Then why is Jesus God? Jesus ist Jesus Gott. They will use their son to compare it. Sie werden my son is not me. Sie werden sagen, I am not my son. Ist nicht ich, ich bin nicht mein Sohn. Wir sind zwei verschiedene Leute. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. God came as a son. Gott kam als ein Sohn. Let us listen to God. Lass uns Gott zuhören. This revelation deine Offenbarung ist wundervoll. Then in verse 15 he said unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, thou art Christ, the Son of the living God. You see it? He said, you are Christ, the Son Christus, of the living God. Gottes. And that is the truth. Das ist die Wahrheit. That is what Jesus called the truth. Das nennt Jesus die Wahrheit. Jesus is Jeremiah, is the prophet, is Elijah, is not the truth. dass Jesus ein Prophet ist, das stimmt nicht. The truth is that Jesus is the Son of the living God. And verse 17, Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. This is not coming from flesh and blood. Das kommt nicht von Fleisch und Blut. Because flesh and blood can never understand it. Fleisch und Blut können das nicht flesh and blood can never understand it. You know, flesh and blood, we call him prophet. Fleisch und Blut, they will call him good man. Guter Mann. They will call him Jeremiah. They will call him Elijah. They will call him different names. Verschiedene Namen haben sie für ihn. But they will never call him the true God. Aber sie werden nicht den wahrhaftigen the Gott only true God. Den einzigen wahrhaftigen Praise Gott. The Lord. Halleluja. He said, flesh and blood have not revealed it because Fleisch und Blut haben wir das nicht it is through revelation. Weil es nur durch Offenbarung ist. Nur durch Offenbarung kennst du Gott. God have to reveal himself to Gott you muss sich dir selbst before offenbaren, you can know him. Bevor du ihn erkennen can kannst. You get it? Praise the Lord. Halleluja. You have to reveal himself to er muss sich dir offenbaren. He said, flesh and blood have not revealed this to you. No mother can reveal it, no father can reveal it. It has to be revealed by God himself. Gott selbst offenbart werden. Then and in verse 18, and I say also unto thee, thou art Peter. You are Peter. And upon this rock I will build my church. And the gate of hell shall not prevail against it. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it is not, you know, revelation is not guessing. Offenbarung ist nicht raten. You know, sometimes the Lord, if I speak things, wenn ich manchmal Sachen myself, sage, if I, sometimes I just keep quiet, I say, am I saying something? Because with the natural mind, what I'm saying, you can see that is completely wrong. Mit dem natürlichen Verstand hört sich das, was ich sage, falsch an. But the Lord will say, carry on. Aber der Herr sagt weiter. Keep on moving. Beweg dich weiter nach vorne. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It is not by guessing. Es ist nicht durch Raten. It is not by your opinion. Durch deine eigene Meinung. What you call the truth. Was du die Wahrheit nennst. You know, they said different things. Sie sagen verschiedene you are John the Baptist. Du bist Johannes, you are Elijah. Du bist Elijah. You are Jeremiah. Du bist Jeremiah. One of the prophets. Prophet, a good man. Ein guter Mensch. The same way they see him today. Genauso sehen sie ihn heute auch. You know, religion in the school, how they see him today. Religion in heute. You know, they see the Bible like a novel. Die Bibel wie ein Roman. You know, religion in the school, when you are teaching religion. We my school days, we were taught religion. And you know the teaching, of the Bible is so funny as when they are teaching it. Im Religionsunterricht just like a novel, wird die Bibel so gelehrt wie ein Roman. You will be surprised that this same Bible is this Bible that can save you. Du wirst dann verwundert, dass diese Bibel die gleiche Bibel sein soll, die dich retten that kann. That is through it that is your provider. Die dein Versorger ist. That is through it that is the love, God's love letter to you. Gottes Liebesbrief an dich. That God himself is writing to you. Der Gott and speaking to Gott you. An dich, that is the truth. This same Bible is that Jesus called. The word that I speak unto you is spirit and life. Und was Jesus lebendig und Wahrheit nennt. I never call it flesh and blood. Und nicht Fleisch und Blut. But spirit. Aber Geist. And life. Und Leben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, some churches today they believe it passed away with the apostles. Einige Gemeinden glauben, es ist vorübergegangen. Es ist Vergangenheit. Die Bibel, die Wahrheit. It is by revelation. Aber es ist durch Offenbarung. It must be by revelation. Es muss durch Offenbarung passieren. Verse 16, look at verse 16. Vers 16. And Simon Peter answered and said, Thou art Christ, the Son of the living God. Mm-hmm. You know, Jesus loved you so much. Jesus hat das he loved er hat das geliebt. He loved that revelation. Er hat diese Offenbarung geliebt. You know, once the revelation comes, Jesus Offenbarung loved kommt, it. Liebt Jesus das. He was moved to speak. Hat ihn bewegt zu sprechen. It is the revelation. Die Offenbarung. Until Christ revealed himself to you, you cannot know him. Kannst du ihn erkennen. You know, Matthew 11, verse 27. 27. He said, I said he revealed himself to you. So er offenbart sich dir, dann kannst du ihn erkennen. It is not the flesh. Es ist nicht das Fleisch. And blood that revealed. Und Blut, was offenbart. Flesh and blood can never reveal. Fleisch und Blut können nichts offenbaren. It will make you doubt. Es wird dich zum Zweifeln bringen. What the Lord revealed to was der Herr dir offenbart hat. Praise the Lord. Hallelujah. It is not your opinion revealing things to you. Die Dinge, die offenbart. It is not private interpretation. Es ist nicht private Interpretation. It is the Lord interpretation. Von der Herr der interpretiert. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why we are to allow the Holy Spirit to help us to interpret. Wir zulassen, der Heilige Geist ist dir offenbart, dir übersetzt. He said, Simon bar Jonah, for flesh and blood have not revealed this to you. But my father which is in heaven. Daddy. You know, with revelation come freedom. Mit Offenbarung kommt Freiheit. He said in verse 18. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. No, after revelation comes the key. Kommt der Schlüssel. You know, without revelation, you don't have the key. Offenbarung hast du keinen Schlüssel. You understand? Praise the Lord. Hallelujah. Revelation comes with the keys of heaven. Mit dem Schlüssel des Himmels. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be lost in heaven. Allow it to be revelation. Lass zu, dass es Offenbarung ist. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation is God himself. Offenbarung ist, dass Gott selbst sich dir selbst offenbart. It's so easy to see the revelation of the Lord. Es ist so einfach, die Offenbarung des Herrn zu sehen. His truth are all revelation. Seine Wahrheit ist Offenbarung. All his truth are all seine revelation. Wahrheiten sind Offenbarung. You know, hate your enemy. Deine Feinde that's not revelation. That is flesh and blood. Das ist Fleisch und Blut. But love your enemy. Deine Feinde lieben. You see, love, allow Christ to love your enemy through you. Seine Feinde durch that's revelation. Das ist Offenbarung. And that is the truth. That das ist die Wahrheit. Truth. Das ist seine Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. And that is world religion we never call aber the das truth. Wird Religion niemals or this die world nennen, we never call Welt. The truth. Das ist die what do we call the truth is when you hate your enemy was and love those that love wenn you. Wenn du die Leute hast, die dich hast und die Leute liebst, die dich lieben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Until there is revelation, you don't have the key. Erst wenn es Offenbarung, wenn du die Offenbarung hast, hast du die Schlüssel. Ah, praise the Lord. Hallelujah. You know, revelation is so different. Offenbarung ist so anders. You know, revelation is always one. Offenbarung ist immer eins. And you know, guessing can be 100. Forget it. Du kannst hunderte von if you look at this very place again, some said that you are John the Baptist. Some said they said that you are Elijah. Then you are Jeremiah. Some you are one of the prophets. You know, guessing. Raten. It's the opinion. There are many. Gibt's the revelation viele. Is one. Zu einer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It might be different, es ist anders, but it is the truth. Es ist die Wahrheit. 100 people can say the same thing, Leute können das Gleiche sagen, but one person comes to say different Person thing. Sagt was anderes. You know, sometimes that's what they say about this church. Das ist, was sie über diese Gemeinde sagen. Mean, okay, all others, yeah, all, das heißt, alle anderen Gemeinden sind schlecht. Here that is good. Ihr sagt immer, eure Gemeinde ist gut. I don't know about all ich kenne andere Gemeinden nicht. Only know of here. Ich kenne nur diese Gemeinde. I know that Jesus is here. Ich weiß, dass Jesus hier I know that Jesus is the Alpha and Omega here. He is the beginning and the end here. He is everything for us here. He is our goal here. Er ist unser Ziel. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the interpretation, all of them might be the same. Die Deutung kann vielleicht gleich sein von allen. Praise the Lord. There is a place that I could have liked us to go to. as the time, because of the time. Praise the Lord. Hallelujah. Don't know if we go here, you cannot finish it today. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. I will want us to go to 2 Chronicles 18. 2 Chronik 18. Praise the Lord. Hallelujah. Beware of those you move with. Inzwischen acht für den Leuten, mit denen ihr Zeit verbringt. The new life you have. Das neue Leben, was du jetzt hast, ist ein besonderes Leben. It's a special life. Ist ein besonderes Leben. You are to hide it from Satan. Du musst es vor dem Teufel you verstecken. You are to hide it from, from people that du musst es vor Leuten verstecken. To go through them. Zulassen, dass der Teufel durch you sie have arbeitet. To keep it away from them. Du musst es vor ihnen verheimlichen. You see, maybe we will not even go here now. Amen. Mm. We will go here, go to this very place on Sunday. Amen. Amen. Because it needs a lot of explanation. Praise the Lord. Hallelujah. But today, let us close with Matthew 13. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Matthew 13. Matthäus 13. Daddy, thank you. Ah, praise the Lord. Hallelujah. If you look at this Matthew 13. Matthäus 13. Jesus talks about enemy here. Jesus spricht hier über Feinde. He talks about how we are to keep things. Wie wir Dinge bewahren sollen. And how we are to sell everything to wie wir alles verkaufen sollen, kingdom. Um sein Königreich zu haben. I thank God for Lot again. Ich danke Gott für Lot. He refused to follow the wife to hell. Er hat sich geweigert, mit seiner Frau in die Hölle zu gehen. You know, Adam followed the wife. Adam ist seiner Frau gefolgt. We know what it is today. Wir wissen, was das verursacht hat. Imagine how if he had not followed the wife. Stell dir vor, er hätte Nein zur Frau gesagt. Maybe it could have been different. Vielleicht wäre heute alles anders. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Look at from, let us read from verse 44. Matthäus 13, 44. From verse 41. Better. 41. He said, the Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into the furnace of fire. There is hell. Es gibt die Hölle. There is hell. Es gibt die Hölle. You know that you will sleep today and wake up tomorrow is not a must. Dass du heute einschläfst und morgen wieder aufwachst, ist kein Versprechen. Praise the Lord. Halleluja. He said, "And shall cast them into the furnace of fire." Verse 42. There shall be wailing and gnashing of teeth. Verse 43. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their father. Who had ears to hear, let them hear. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he said two will be on the bed. Zwei Leute liegen im Bett. One will be taken, einer wird mitgenommen. The other will be behind. Und der andere bleibt zurück. Praise the Lord. Hallelujah. He said, woe unto mothers that give breast to their babies. Wehe Müttern, die ihre Kinder stillen. Because, you know, we worried about things so much. Wir machen uns Sorgen über Dinge. We worry about the natural. Sorgen über das Natürliche. You know, natural worry about babies. Das Natürliche sorgt sich um Babys. There are babies of the kingdom es gibt Babys vom Königreich von Christus, those that are born again, die wiedergeboren sind. They are the babies. Das sind die Babys. Praise the Lord. Halleluja. You know, thank you. Amen. Amen. He said, because, you know, whatever will keep you here, you are not to allow it. Was immer dich hier lässt, zurückzieht, you are not to allow anything to keep you here. Dass sich etwas hier, zurückzieht. You know, you are to be worried about Christ and not even worried about baby. Du sollst dir Sorgen machen um Christus und nicht Sorgen um Babys. On that day, the Lord, you know, baby, your baby will go. Dein Baby ist auf einmal weg. Yeah, and if you are worried about baby, und dir Sorgen machst um Baby, and for you it's not about Christ, und es dir nicht um Christus geht, you will be behind. Bleibst du zurück. It should be about Christ. Es sollte um Christus gehen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, those feeding their babies, it will be about their babies. Babys füttern, es geht ihnen um ihre Babys. You better allow it to be Christ alone. Lass zu, dass es dir um Christus allein geht. Because definitely your baby is going to make heaven. Weil dein Baby wird es in den Himmel schaffen. Because he is still a baby. Weil es noch ein Baby ist. Amen. Amen. But what about you? Was mit dir? Is your mind full of babies? Ist deine Gedanken voll von Babys? Or your mind full of Christ? Voll von Jesus. Amen. Amen. Is your mind full of taking care of your baby? Voll von of loving your baby? Baby lieben. It is loving Christ and not Christus loving lieben und nicht das Baby lieben. It's when you even love Christ that you can love weil your erst baby. Wenn du Christus liebst, wirst du das Baby lieben können. Praise the Lord. Hallelujah. It is when you love Christ that you can love your husband. Wenn du Christus liebst, wirst du deinen Ehemann lieben it können. It is when you love Christ that you can love your wife. Wirst du deine Frau lieben können. You can never love your wife du kannst if you deine Frau don't love nicht lieben, wenn du Christus nicht liebst. And how do you love Christ? Wie liebst du Christus? You meditate in the love. In the love that Christ has for you. Du indem du über die Liebe nachsinnst, die Christus für dich hat. You meditate, you think of the love du denkst über die Liebe, die er für dich hat. And that is how you fall in love with Christ. Und so bist du in Liebe mit Christus. You see how to love Christ. Wie wir Christus lieben. It's you meditating on über seine love Liebe for you. Für uns nachsinnst. And that is how you love him. So lieben wir ihn. Praise the Lord. How he love you. Unconditional. Liebt uns bedingungslos. Ah, yeah. Today I will not go there. Let me leave there. Praise the Lord. Hallelujah. There's something I even wanted to say here. Amen. There are a lot of things that the Lord revealed to me just yesterday or something after speaking with my daughter Jenny. He said there is the flesh husband. Es gibt den fleischlichen Ehemann. He said there is. God children as your husband. Es gibt Kinder Gottes als dein Ehemann. And there is the promised husband. Es gibt den versprochenen Ehemann. These three are different. Die drei sind nicht gleich. The flesh husband. Der fleischliche Ehemann. God children as Kinder husband. Gottes als Ehemann. And the promised der versprochene husband. Ehemann. It's like God children. Die Kinder Gottes. You know, and the you know prom and promised children. Und versprochene Kinder. They are different. Sind nicht gleich. If I just use just one example, you know Moses, Moses zum Beispiel, and Aaron, und Aaron, then Miriam, you know Miriam, they are one family. Das ist eine Familie. They are flesh family, you know, the same mother, the same father. Gleiche Mutter, gleiche Vater. But Moses was a promised child. Aber Moses war ein versprochenes Kind. But Aaron was not a promised child. Aber Aaron war kein versprochenes Kind. But that does not mean. God did not use Aaron. Das heißt nicht, dass Aaron nicht benutzt wurde von Gott. It was different. Aber es war anders. And you know, and that is, you know, they wanted to challenge. They challenged Moses. Und Aaron und Maria haben sogar. They challenged him. Aaron und Miriam haben sogar Mose angegriffen. They challenged him because he married a black woman. Weil er eine schwarze Frau geheiratet hat. You know, they see the flesh. Sie sehen das Fleisch. You know, this flesh we always challenge. Das Fleisch wird immer den Geist herausfordern. If you are in the flesh, you will challenge others. Wenn du im Fleisch bist, wirst du andere herausfordern und angreifen. There are a lot of things that we want to talk about. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you look at these three. Auf diese drei schaust. You know, according to the Bible, Miriam was a prophetess. Miriam war eine Prophetin. And you know, Aaron was a priest. Und Aaron war ein Priester. And Moses was a promised child. Und Mose war ein versprochenes Kind. We all have different feet. Wir haben alle verschiedene Bereiche. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. There is the flesh husband. Flesh husband can now can be turned to God's children as husband. Ein fleischer Ehemann kann zu einem Kind Gottes werden. But what is different is a promised husband. Aber das, was anders ist, ist ein versprochener Ehemann. And which is so hard. You know, God's children never want to get it. Weil Kinder Gottes nicht darauf warten, dass diese Ehe zustande kommt. Because flesh and blood can Weil Fleisch und Blut können das nicht erben. The flesh must das Fleisch muss sterben, bevor das passieren kann. That's the promise, husband. Das ist der versprochene Ehemann. I'm not preaching it today. I just want to put it, point it out. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And also, there is nothing wrong when I say God loves me more than you. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ich sage, Gott liebt mich mehr als dich. Praise the Lord. Hallelujah. Under grace is humility. In der Gnade ist das Demut. Under law is pride. Aber im Gesetz ist das Stolz. I don't know if you are getting it. If I say God loves me more than I love you, wenn it is true. Gott liebt mich mehr. Under grace is humility. In der Gnade ist das Demut. But under law is pride. Aber im Gesetz ist das Stolz. Not under law. Aber ich bin nicht im I Gesetz. I am under grace. Ich bin der Gnade. Praise the Lord. Hallelujah. Under grace is spirit. In der Gnade ist das Geist. Under law is flesh. Im Gesetz ist es Fleisch. So let's go to let's finish with Matthew 13. I just want to point out the scripture. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 44. Matthäus 13, 44. He said, again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field, the which when a man had found, he hid it. You have to hide it from that man. Du musst vor diesen Menschen hide verstecken. It from that woman. Vor diesen Menschen verstecken. Hide Christ's kingdom from you know, your salvation. You have to hide it. Du musst deine Erlösung verstecken. Because Satan will want to steal it through people. Weil der Teufel will es dir durch Menschen wegnehmen. Hide your salvation. Verstecke deine Errettung vor dem Teufel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said he hid it. And for joy, therefore, thereof, go it and sell it all that he had and buy that field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pears, who when he had found one pear of great price, went and sold all that he had and bought it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There is opposition. Es gibt einen Feind. And that is Satan. Das ist der Teufel. That your husband is not your position. Dein Ehemann ist nicht dein Feind. That your wife is not Deine your Ehefrau position. Ist nicht dein Feind. Your children is not deine your Kinder position. Sind nicht position deine Feinde. Dein Feind ist But der Satan, Teufel. You know, Satan cannot function here without that man. Aber der Teufel kann nicht funktionieren ohne einen Menschen he oder cannot Fleisch. Function here without that man, that husband opening the door for him to go through him. Er kann erst funktionieren, wenn dieser Ehemann oder diese Frau die Tür für ihn öffnet, um von ihm benutzt zu werden. And that's why we never look at the body. Deswegen schauen wir nicht auf Don't den Körper. Don't allow the body to deceive you. Lass nicht zu, dass der Körper This is my mother, this is my father, this is my husband. Mein Vater, mein Don't allow the body, you know, Satan will want that body to deceive you. Der Teufel will, dass dieser Körper dir etwas vormacht. That you cannot say Satan get behind Dass du nicht sagen kannst, Satan weiche von mir. You know, when Jesus told Peter that Satan get behind Als Jesus zu Petrus gesagt hat, Satan weiche von mir, look at the flesh, hätte Jesus auf das Fleisch geguckt, kann er das nicht sagen. Because he will believe that it will provoke Peter. Er wird glauben, dass es Petrus will be offended. Angreifen wird. But you never allow the flesh to be on the Aber way. Du lässt nicht zu, dass das Go Fleisch im Weg ist. Du gehst zuerst zum Teufel und verweigerst das. Praise the Lord. Hallelujah. Wherever it's coming from. Don't look at that man. Don't look at that woman. Don't look at whoever it is. Schau nicht auf, wer Because he wants to use the body to cover up. Den Körper versuchen, um dir was then you accept him. Und dann akzeptierst du ihn. For you to accept him. Praise the Lord. Hallelujah. Don't accept Satan in any form. Akzeptiere den Teufel nicht, egal auf welcher In welcher Form? Sag es doch verschwinden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We will close with this very please. It's enough today. So that we quickly talk about little other things and then we close if we have anything. We stop here till on Sunday. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Please, if you have any question, you can write it.